Willkommen in meinem kleinen Palast, Mr. Boanerges. Wollen Sie sich nicht setzen? Ich sitze ja schon. Stimmt, Mr. Boanerges. Ich hatte es nicht bemerkt, verzeihen Sie. Macht der Gewohnheit. Darf ich mich setzen? Setzen Sie sich, Mann, setzen Sie sich. Sie sind in Ihrem eigenen Haus. Mit Zeremonien können Sie mich nicht weichkriegen. Ich danke Ihnen. Ich freue mich sehr, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Boanerges. Ich habe Ihre Laufbahn mit Interesse verfolgt, seit Sie in Northampton vor 25 Jahren zum ersten Mal kandidierten. Das kann ich mir denken, König Magnus. Ich habe Sie wohl das eine oder andere Mal hochgescheucht, eh? Ihre Stimme hat den Ton mehr als das eine oder andere Mal erschüttert. Übrigens, was mich betrifft, so bin ich König, weil ich der Neffe meines Onkels war und weil meine beiden älteren Brüder starben. Wäre ich der dümmste Mensch im Lande gewesen, so wäre ich doch König. Wenn ich wie Sie geboren wäre in der Gosse. Sagen Sie es ruhig. Von einem Polizisten aufgelesen, adoptiert von der Großmutter des Polizisten. Gott hab Sie selig. Ja, wo wäre ich jetzt, wenn der Polizist mich aufgelesen hätte? Ja, wo? Ich will durchaus nicht sagen, dass Sie es nicht auch zu etwas gebracht hätten. Sie sind kein Dummkopf. Oh, Sie schmeicheln mir. Einem König schmeicheln? Niemals. Das tut Bill Boanerges nicht. Doch, doch, jeder schmeichelt dem König. Aber nicht jeder hat ihren Takt und, darf ich das sagen, ihre Gutmütigkeit. Vielleicht. Und doch bin ich, wie Sie wissen, ein Republikaner. Ich weiß, warum Sie Republikaner sind. Wenn das englische Volk mich wegjagte und eine Republik gründete, so hätte niemand als Sie eine bessere Chance, der erste britische Präsident zu werden. Das möchte ich doch nicht behaupten. Also, wenn das geschieht, werden Sie 10-mal so viel Macht haben, wie ich je gehabt habe. Wie könnte das sein? Sie sind doch König. Und was ist ein König? Papa? Ich kann die Adresse nicht finden. Nein, liebes Kind, nicht jetzt. Siehst du nicht, dass ich mit dem Herrn Handelsminister spreche? Bitte entschuldigen Sie die Ungezogenheit meiner Tochter, Mr. Boanerges. Darf ich Ihnen vorstellen? Alice, meine älteste Tochter. Das ist Mr. Boanerges, liebes Kind. Oh, Sie sind der berühmte Mr. Boanerges? Nun wissen Sie, ich selber würde mich nicht so nennen, aber ich glaube, man kann wohl sagen, dass dieser Ausdruck gebraucht wird. Ich freue mich außerordentlich, die Bekanntschaft der Kronprinzessin zu machen. Warum tragen Sie so schreckliche Kleider, Mr. Boanerges? Aber Kind! Ich könnte so nicht mit Ihnen ausgehen. Diese Schirmmütze. Und das, ist das nicht eine Russenbluse? Die Uniform der Arbeit, königliche Hoheit. Ich bin stolz darauf. Oh ja, ich weiß das alles, Mr. Boanerges. Aber sie wirkt an Ihnen nicht echt? Das sieht doch jeder auf den ersten Blick, dass Sie von Natur zur herrschenden Klasse gehören. Vielleicht stimmt das sogar irgendwie, aber ich habe mein Brot in meiner Hände Arbeit verdient. Ich bin gelernter Mechaniker oder war es, bis mein Land mich in die Regierung gerief. Also Kind, du hast ein sehr interessantes und für mich sehr lehrreiches Gespräch unterbrochen. Es hat keinen Sinn, dass wir versuchen, es fortzusetzen, Mr. Boanerges. Ich muss das suchen, was meine Tochter braucht. Obwohl ich den starken Verdacht habe, dass sie nur hereingekommen ist, um meinen wunderbaren neuen Minister zu sehen. Wir werden uns ja bald wiedersehen. Sie wissen, dass der Premierminister heute mit einigen seiner Kollegen zu mir kommt. Wie ich hoffe, sind Sie dabei, um über die Krise zu sprechen. Sie entschuldigen uns doch, nicht wahr? Aber sicher, selbstverständlich. Komm, Kind. Also, der König ist kein Dummkopf. Besonders, wenn man weiß, wie man ihn behandeln muss. Nun, Boanerges, wie bist du mit dem König zurechtgekommen? Ganz prima, Joe. Überlass den König nur mir. Ich weiß, wie ich ihn behandeln muss. Wäre ich während der letzten 3 Monate im Kabinett gewesen, dann hätte es keine Krise gegeben. Er hat dich wohl durch die Mangel gedreht. Was soll das heißen, durch die Mangel gedreht? Pamphilius, hat die Alte mitgemischt? Nein, Mr. Pliny, aber Prinzessin Alice ist zufällig dazugekommen. Der Minister hat großen Eindruck auf Sie gemacht. Verdammt, worüber lacht ihr eigentlich? Achtet nicht auf Sie, Bill. Sie amüsieren sich ein bisschen auf deine Kosten, weil du ein Neuling bist. Aber jetzt ist's genug. Wir wollen an die Arbeit gehen. Also, als erstes, seid ihr euch völlig klar darüber, dass dieses Land Obwohl wir bei den letzten Wahlen alle anderen Parteien vernichtet haben und seit 3 Jahren in der Macht sind, während der ganzen Zeit vom König regiert worden ist. Ach, ich sehe das nicht so. Also wenn du das nicht so siehst, dann tritt um Himmels Willen entweder zurück und mach Platz für Männer, die die Tatsachen erkennen, oder übernimm meinen Posten und führe selber die Partei. Das Schlimme an dir, Proteus, ist, dass du nicht einsehen kannst, dass du zwar der Premierminister, aber nicht Gott der Allmächtige bist. Aber das ist doch dumm. Der König kann nur das tun, was wir ihm zu tun empfehlen. Wie kann er das Land regieren, wenn wir alle Macht haben und er keine? Du redest Unsinn, Nick. Diese Gummistempeltheorie stimmt nicht. Wer ist je zu einem König oder einem Minister hingetreten und hat ihn vom Tisch nehmen und benutzen können? So wie man einen Gegenstand aus Holz, Messing und Gummi benutzt. Der König ist ein lebendiger Mensch und du mit deiner verdammten Empfehlung bist auch nichts anderes. Hey, Bill, bei dir hat jemand eine Gehirnwäsche vorgenommen. Was heißt denn das? Habe ich das nicht immer gesagt? Wollt ihr wohl aufhören, euch zu streiten? Was sollen wir dem König sagen, wenn er kommt? Wenn ihr alle anfangt zu streiten und zu schimpfen, ist es genau das, was er will. Dann wird er am Ende wie gewöhnlich seinen Willen bekommen. Denn einer, der weiß, was er will, kann jederzeit 10 besiegen, die das nicht wissen. Nur ruhig, Premierminister. Du bist überarbeitet. Es ist aber auch zum Verrücktwerden. Ich bitte um Verzeihung. Wo ist Mandy? Und Lizzie? Verspätet wie immer. Also, der König beeinflusst die Presse gegen uns. Der König hält Reden. Er hat es auf die Spitze getrieben. Gestern sagte er bei einer Eröffnung des neuen Gebäudes der Handelskammer, das Veto des Königs sei der einzig verbliebene Schutz des Volkes gegen eine korrupte Gesetzgebung. Das stimmt doch zum Kuckuck. Was für einen anderen Schutz gibt es denn? Demokratie. Wir wissen doch, was die Demokratie wert ist. Was wir brauchen, ist ein starker Mann. Dich zum Beispiel. Wenn wir eine Republik wären und das Volk wählen könnte, so hätte ich eine bessere Chance als du. Also das ist eine nette Bescherung. 2 Leberzeitungen haben heute Morgen Leitartikel, die den König verteidigen. Und die letzte Neuerwerbung des Kabinetts hier ist ein Mann des Königs. Ich trete zurück. Ich habe bei dem Versuch, das Kabinett angesichts des listigsten Feindes, den eine Volksregierung je gehabt hat, zusammenzuhalten, meine Gesundheit eingebüßt. Und beinahe auch meinen Verstand. Ich habe genug davon. Ich trete zurück. Aber doch nicht in einem solchen Augenblick. Wir dürfen beim Überqueren des Stromes nicht die Pferde wechseln. Warum nicht? Wenn das Pferd, auf dem man sitzt, hysterisch wird. Und wenn man außerdem mehr als ein Pferd zur Verfügung hat. Ihr habt recht. Ihr habt vollkommen recht. Nimm meinen Job, Nick. Du kannst ihn auch haben, Bill. Hoffentlich habt ihr Freude daran. Wir können kein neues Kabinett aufstellen, bevor Magnus hereinkommt. Du hast etwas im Sack, Joe. Heraus damit. Lies es ihnen vor. Was ich vorschlagen wollte. Und ihr könnt es annehmen oder ablehnen. Ist ein Ultimatum. Gut. Entweder er unterschreibt es. Oder wir treten zurück. Und sagen dem Volk, dass wir unter diesen Bedingungen nicht länger die Regierung des Königs sein können. Ja. Das nagelt ihn fest. Ich weiß noch nicht. Lasst uns erst mal das Ultimatum hören. Memorandum der Übereinkunft, die am... Willkommen, meine Herren. Ich hoffe, ich komme nicht zu früh. Oder störe ich? Meine Herren. Ich protestiere, das ist unerträglich. Ich berufe eine Kabinettskonferenz ein, um unser Verhältnis zur Krone zu klären und stelle fest, dass sich die beiden Damen des Kabinetts, die Ministerin für das Postwesen und die Ministerin für Energieversorgung, mit eurer Majestät zusammenklucken, statt sich in meine Kabinettssitzung zu begeben. Joe, misch dich nicht in andere Leute Angelegenheiten. Aber nein, wirklich, meine liebe Lysistrata, bitte setzen wir uns doch. Ja. So dürfen Sie die Sache nicht ansehen. Es ist unsere Aufgabe, uns in die Angelegenheit anderer Leute zu mischen. Ein Premierminister muss sich von Amts wegen einmischen und auch ein König. Wir alle. Tja, es heißt, dass jedermanns Sache keines Mannes Sache ist. Und das ist das Einzige, wozu Joe taugt. So, und das muss ich mir gefallen lassen, wo ich doch am Rande eines Nervenzusammenbruchs stehe. Komm, du mach keine Szene, weißt du, du bist selber schuld. Ach, Mandy, du hast es notwendig. Warum musstest du Lizzie auch so provozieren? Du weißt doch, wie temperamentvoll sie ist. Ja, mein Temperament ist ganz in Ordnung. Aber ich lasse mir Joes Blödsinn nicht gefallen. Und je eher er das einsieht, umso eher werden wir miteinander auskommen. Ich protestiere. Wir sollten Respekt vor uns selbst und Respekt vor dem Thron zeigen. Das ganze Joe und Bill und Nick und Lizzie hört sich an, als hocken wir in der Kneipe zusammen. Der Premierminister ist der Premierminister und nicht Joe. Die Ministerin für Energieversorgung ist nicht Lissy, sie heißt Lysistrata. Aber nein, Bill, es heißt Lysistrata. Sag lieber Lissy, was ist leichter auszusprechen? Lysistrata? Habt ihr schon mal so was Affektiertes gehört? Dann könnt ihr nämlich ebenso gut Bo Anerges nennen. Herr Premierminister, Sie haben das Wort. Das Ultimatum. Oh, gibt ein Ultimatum? Aus den gestrigen Abendzeitungen habe ich entnommen, dass es eine Krise gibt. Wieder eine Krise, aber das Ultimatum ist mir neu. Majestät, die Anspielung auf das königliche Veto, die Sie gestern in Ihrer Rede gemacht haben, hat die Dinge auf die Spitze getrieben. Vielleicht war das unfein, aber Sie alle spielen so ungehemmt auf Ihre eigenen Rechte an. Da habe ich, wie ich fürchte, das bisschen Taktgefühl, das ich besaß, verloren. Wenn Sie mit Ihren Donnerkeilen fuchteln dürfen, warum darf ich da nicht meine kleine Knallbüchse von einem Veto schultern und ein bisschen damit auf- und abstolzieren? Dies ist nicht der Augenblick zum Scherzen. Ich scherze nicht, Mr. Nicobar. Ich versuche lediglich, unsere Differenzen auf eine gelassene Weise zu diskutieren. Möchten Sie, dass ich die Fassung verliere und Szenen mache? Oh, bitte, Majestät, das besorgt Joe schon ausreichend. Ich protestiere. Vorsicht, Herr Premierminister, Vorsicht. Lassen Sie sich nicht von Ihrer listigen Postministerin dazu provozieren, gegen sich selbst Beweise zu liefern. Ich danke Eurer Majestät für den guten Rat. Die Postministerin hat mir nie vergeben, dass ich sie nicht zur First Lady der Admiralität gemacht habe. Sie hat drei Neffen bei der Marine. Oh. Du! Friedlich, Amanda, friedlich. Ja. Drei vielversprechende Burschen. Sie machen Ihnen alle Ehre. Ich habe nie gewollt, dass Sie zur See gehen. Ich hätte Ihnen bei der Post bessere Stellen verschaffen können. Sehe ich mich, abgesehen von Amandas Familienangelegenheiten, einem einmütigen Kabinett gegenüber? Gut. Also, was ist die konstitutionelle Frage? Leugnen Sie das königliche Veto? Oder haben Sie noch etwas dagegen, dass ich meine Untertanen an seine Existenz erinnere? Wir behaupten Folgendes. Der König hat kein Recht, seine Untertanen an etwas aus der Verfassung zu erinnern, außer auf Anraten des Premierministers und in Worten, die dieser zuvor gelesen und gebilligt hat. Ja, welcher Premierminister? Es gibt so viele davon im Kabinett. Also das ist die Höhe. Da haben wir es. Aber ich bin nicht überrascht. Joseph Proteus, ich muss sagen, ich hätte gern einen Premierminister, der sich wie ein Premierminister zu benehmen weiß. Warum erlaubst du ihnen, dir jedes Mal ins Wort zu fallen? Wenn seine Majestät sich ein Kabinett aus stummen Hunden wünscht, von meiner Partei wird das nicht bekommen. Da sei der Himmel vor. Die Vielzahl der Meinungen im Kabinett ist immer sehr instruktiv und interessant. Wer wird heute der Sprecher sein? Ich weiß, was Euer Majestät von mir denkt. Aber lassen Sie mich... Lassen Sie es mich ganz offen sagen. Dies ist meine Meinung über Sie. Kein Mensch weiß besser als Sie, wann er sprechen und wann er andere für Sie sprechen lassen soll. Wann er Szenen machen und mit Rücktritt drohen soll. Nun, Majestät, vielleicht bewahre ich nicht immer die Fassung. Sie würden darüber nicht so erstaunt sein, wenn Sie wüssten, wie viel Temperament ich zu zügeln habe. In diesem Augenblick ist es meine Absicht, Ihnen nicht meine Stimme, sondern die meines Kabinetts zu präsentieren. Wenn wir weiter für Sie regieren sollen, können wir es nicht dulden, dass Sie Reden halten, in denen Sie Ihre Meinung ausdrücken und nicht unsere. Wir können es nicht dulden, dass Sie durchblicken lassen, dass alles, was in unserer Legislaturperiode von Wert ist, auf Ihre Initiative zurückgeht und nicht auf unsere. Wir können es nicht dulden, dass Sie den Leuten sagen, Ihr einziger Schutz gegen die politischen Übergriffe der Wirtschaft sei das königliche Vetorecht, während wir nichts täten, als herumzupfuschen und uns zanken. Das muss aufhören. Ein für allemal. Ist das klar? Viel klarer, als ich es je auszudrücken gewagt habe, Mr. Proteus. Ausgenommen übrigens in einem Punkt. Wenn Sie sagen, dass alles das, worüber Sie sich beklagen, ein für allemal aufhören muss, wollen Sie dann damit sagen, dass ich in Zukunft Ihnen zustimmen muss oder Sie mir? Ich will sagen... Wenn Sie nicht einer Meinung mit uns sind, so müssen Sie diese Meinung für sich behalten. Oh, das würde mir eine schwere Verantwortung aufbürden. Wenn ich sehe, dass Sie die Nation an den Rand eines Abgrundes führen, darf ich die Nation dann nicht warnen? Es ist unsere Aufgabe, die Nation zu warnen, nicht Ihre. Wenn Sie nun die Gefahr nicht sehen, das ist schon vorgekommen. Und es kann wieder vorkommen. Wir haben Armut und Not abgeschafft. Darum vertrauen die Leute uns. Und das ist der Grund, Majestät, warum sie nachgeben müssen. Nein, nein, wir haben Armut und Not nicht abgeschafft. Die großen Männer unserer Wirtschaft haben sie abgeschafft. Aber wie? Indem sie unser Kapital im Ausland investieren. In Ländern, wo Armut und Not noch existieren. Mit anderen Worten, wo Arbeit billig ist. Wir leben behaglich von den importierten Profiten dieses Kapitals. Und was wollen Sie denn noch mehr? Sie missgönnen uns doch wohl unseren herrlichen Wohlstand nicht, Majestät. Ich möchte, dass er von Dauer ist. Warum sollte er nicht von Dauer sein? Gestehen Sie doch die Wahrheit. Sie hätten lieber, dass die Leute arm wären, damit sie sich als ihr Verteidiger und Retter aufspielen könnten. Ich stelle fest, dass wir für hohe Löhne sind und Sie setzen dauernd die Männer, die diese hohen Löhne zahlen, herab und bekämpfen sie. Nun, die Wähler sind für hohe Löhne. Sie wissen, wann es Ihnen gut geht. Es ist gar nicht nötig, es ihm so unter die Nase zu reiben, Nick. Wir sind doch alle gute Freunde. Niemand hat etwas gegen den Wohlstand. Und Sie glauben, dieser Wohlstand wäre sicher? Ja, sicher. Na, hören Sie, Majestät, ich muss schon sagen... Also, Majestät, Sie werden doch nicht bestreiten, dass wir das bestbezahlte Proletariat der Welt auf unserer Seite haben. Ich fürchte die Revolution. Bitte? Ah, Revolution? Eine Revolution in England. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf, Majestät. Nicht einmal, wenn Sie öffentlich auf dem Trafalgar Square die Magna Carta in Stücke rissen. Ich dachte nicht an eine Revolution in England. Ich dachte an die Länder, von deren Tribut wir leben. Stellen Sie sich vor, es fiel Ihnen ein, ihn nicht mehr zu zahlen. Das ist schon vorgekommen. Oh nein, Majestät, nein, nein, nein! Was würde aus Ihrem Handel mit uns werden? Je mehr ich von der Art von Wohlstand sehe, der dadurch zustande kommt, dass Sie unsere lebenswichtigen Industrien den großen Geschäftsleuten überlassen, wenn diese ihre Wähler nur durch hohe Löhne ruhig halten, desto mehr habe ich das Gefühl, auf einem Vulkan zu sitzen. Ha, hört, hört! Mein Ministerium war sehr wohl imstande und bereit, den Strom aus dem Gezeitenwerk im Norden Schottlands zu verwalten. Und ihr, Schwachköpfe, habt ihn an das Pentland-Syndikat vergeben. Eine Bande von ausländischen Kapitalisten, die auf Kosten des Volkes Billionen daran verdienen werden. Während wir herumfuschen und uns zanken. Pliny hat das gefingert. Sein Onkel ist Aufsichtsratsvorsitzender. Eine Lüge, eine gemeine Lüge. Er ist gar nicht mit mir verwandt. Er ist nur der Schwiegervater meines Stiefsohnes. Ich verlange eine Erklärung des Ausdrucks herumfuschen und zanken. Worauf willst du hinaus? Ich war es nicht, der das Industriegesetz verfuscht hat. Ich fand es auf meinem Schreibtisch, als ich mein Amt übernahm. Mit allen Randbemerkungen seiner Majestät. Die Frage, die hier zur Debatte steht, hat nichts mit unseren Fähigkeiten und unserem Benehmen zu tun. Seine Majestät wird nicht auf dieser Frage bestehen. Sonst wären wir verpflichtet, die Frage nach seiner eigenen Moral zu stellen. Wie? Soll ich diese Drohung ernst nehmen, Mr. Proteus? Wenn Sie versuchen sollten, eine reine Verfassungsfrage mit Verleumdungen von Personen zu belasten, so wäre es uns ein leichtes, Ihren Dreck zurückzuwerfen. In diesem Konflikt sind wir die Herausforderer. Sie haben die Wahl der Waffen. Wenn Sie den Skandal wählen, so nehmen wir an. Persönlich würde ich es allerdings bedauern. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn wir in der Öffentlichkeit unsere schmutzige Wäsche waschen. Nun, König Magnus, was haben Sie zu sagen? Die Leute fragen sich, wie es kommt, dass Sie mit all den starken Charakteren um Sie herum sich für den einzig möglichen Premierminister halten. Trotz Ihrer Hysterie und Ihrer Launen, Ihrer Geheimnistuerei und Ihrer erschreckenden Faulheit. Aber wenn der entscheidende Augenblick kommt, dann stellen die Leute fest, was für ein wunderbarer Mann Sie sind. Ich bin kein wunderbarer Mann. Ich bin... Premierminister, aus dem gleichen Grund, aus dem alle Premierminister Premierminister gewesen sind, weil ich zu nichts anderem zu gebrauchen bin. Aber ich kann bei der Sache bleiben, wenn es mir passt. Und ich kann Sie zwingen, bei der Sache zu bleiben, Majestät, ob es Ihnen passt oder nicht. Jedenfalls schmeicheln Sie den Königen nicht. Wenigstens einer von Ihnen ist Ihnen dafür dankbar. Könige, wie wir beide wohl wissen, beherrschen ihre Minister, indem sie ihnen schmeicheln. Und nun, da Sie der einzige übrig gebliebene König in der zivilisierten Hälfte Europas sind, scheint die Natur in Ihnen alle Begabung zur Schmeichelei gesammelt zu haben, die sie sonst auf ein halbes Dutzend Könige verteilte. Aber was für ein Interesse hat ein König daran, einem Untertanen zu schmeicheln? Stellen Sie sich vor, Majestät, der Untertan ist eine hübsche Frau. Stellen Sie sich vor, er hat eine Menge Geld und der König ist pleite. Stellen Sie sich vor, er ist Premierminister und Sie können nur auf seinen Rat hin handeln. Ah, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Also scheint, ich muss mich ergeben. Ich bin geschlagen. Sie alle sind zu schlau für mich. Nun, fairer kann man nicht sein. Sie sind ein Gentleman, Majestät. Wir werden nicht nachbohren. Bestimmt nicht. Alter, bist du besoffen? Wir befinden uns im Augenblick in einem Tauziehen mit dem König. Es ist der Kampf unseres Lebens. Ihr glaubt, ihr hättet schon gewonnen. Ihr irrt euch. Der König hat lediglich das Seil locker gelassen. Ihr seid auf den Rücken gefallen und strampelt. Und er lacht euch aus. Seht ihn doch nur an. Also ich verstehe das nicht. Ich hatte begriffen, dass seine Majestät uns nachgibt. Können wir unseren Sieg nicht wie Gentlemen annehmen? Vielleicht sollte ich die Sache erklären. Ich weiß den offenen und großmütigen Geist, in dem meine kleine Konzession entgegengenommen worden ist, wohl zu schätzen. Aber in Wirklichkeit bleibt alles beim Alten. Denn es wäre mir nicht im Traum eingefallen, mich auf einen Verleumdungsfeldzug, so wie es der Premierminister vorgeschlagen hat, einzulassen. Dafür ist, wie er Ihnen angedeutet hat, mein eigener Ruf viel zu verletzlich. Einem König wird der Luxus eines guten Rufes nicht gestattet. Unser Land hat Millionen untadeliger Gemüsehändler vorgebracht, aber nicht einen einzigen untadeligen Monarchen. Ich muss über mehr religiöse Sekten herrschen, als ich zählen kann. Um unparteiisch über sie zu herrschen, darf ich keiner angehören. Und Sie betrachten alle die Menschen, die nicht zu Ihnen gehören, als Atheisten. Meinem Hofstaat gehören mehrere völlig ehrbare Ehefrauen und Mütter an, deren seltsamer Ehrgeiz darin besteht, als verkommene Frauenzimmer zu gelten. Um in den Ruf zu kommen, des Königs Mätresse zu sein, würden Sie fast alles tun. Nur nicht dem unglückseligen Monarchen das Vergnügen gewähren, diesen Ruf zu rechtfertigen. Die privaten Angelegenheiten Eurer Majestät gehen uns in keinem Falle etwas an. Amanda, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Herr Premierminister, wollen Sie mir nicht sagen, worüber die Postministerin so grinst? Wir leben in einem freien Land, Bill. Sinn für Humor ist kein Verbrechen. Und wenn der König mich nicht zum Lachen bringt, dann tust du's. Wo ist da der Witz? Ich kann ihn nicht sehen. Wenn du einen Witz sehen könntest, Bill, dann wärst du nicht ein so großer Volksredner. Gott sei Dank bin ich keine so blöde Lachtaube wie manche Leute. Vielen Dank, teuerster Bill. Also, Joe, wie ist das mit dem Ultimatum? Ich hab's nicht eilig. Die Reden seiner Majestät sind sehr weise und sehr interessant. Aber das Ultimatum habe ich die ganze Zeit hier. In der Tasche. Und ich werde diesen Raum nicht verlassen, bis ich die schriftliche Verpflichtung seiner Majestät habe, dass seine Bedingungen eingehalten werden. Und was sind die Bedingungen? Erstens, keine königlichen Ansprachen mehr. Was? Nicht einmal, wenn Sie sie diktieren? Nicht einmal, wenn wir sie diktieren. Eure Majestät haben eine Art, das Manuskript einer Rede zu entfalten und dabei zu zwinkern. Zwinkern? Sie wissen schon, was ich meine. Die beste Rede der Welt kann auf eine Weise vorgelesen werden, die die Zuhörer zum Lachen bringt. Wir haben genug davon. Also, in Zukunft keine Ansprache. Ein stummer König? Oh, wir haben natürlich nichts gegen Ansprachen wie wir erklären, dass dieser Grundstein wohl und in Wahrheit gelegt ist und ähnliches. Aber politisch wollen wir einen stummen König. Einen konstitutionellen König. Einen stummen König. Und zweitens? Zweitens, die Beeinflussung der Presse durch die Hintertreppe des Palastes muss aufhören. Sie wissen, dass ich keine Kontrolle über die Presse besitze. Die Presse ist in den Händen von Leuten, die viel reicher sind als ich. Sie würden nicht eine Zeile durchgehen lassen, die gegen Ihre Interessen ist, selbst wenn sie von meiner eigenen Hand unterzeichnet und mit einem königlichen Befehl geschickt würde. Das wissen wir. Aber obwohl diese Männer reicher sind als Sie, sind sie nicht klüger. Sie bekommen amüsante Artikel gewürzt mit exklusiven Hintertreppeninformationen. Soll es denn auch auf der anderen Seite Einschränkungen geben? Ich habe zum Beispiel bemerkt, dass eine gewisse Zeitung keine Gelegenheit auslässt, den Thron herabzusetzen. Aha, ja. Seine Majestät fragt, ob die Einschränkung der Pressefeldzüge gänzlich einseitig sein soll. Das war doch Ihre Frage, Majestät. Das war sie. Die Antwort lautet ja. So, noch etwas? Ja. Noch eins. Das Veto darf nicht mehr erwähnt werden. Das kann sich, wenn Sie es wünschen, auf beide Seiten beziehen. Das Veto ist tot. Darf die Leiche denn noch in einem historischen Zusammenhang erwähnt werden? Nein. Ich kann der Regierung des Königs nicht vorstehen, wenn ich nicht Versprechungen machen und sie auch halten kann. Was ist meine Zusage wert, wenn unsere Wähler jeden Tag daran erinnert werden, dass der König gegen alles ein Veto einlegen kann, was das Parlament tut? Soll ich etwa, wenn man mich um eine Zusage bittet, sagen, ihr müsst zuerst den König fragen? Und ich muss sagen, ihr müsst zuerst den Premierminister fragen. Das ist nun mal die Verfassung, wie Sie wissen. Genau. Ich erwähne es nur, um zu zeigen, dass der Premierminister das Veto gar nicht wirklich abschaffen will. Er will es nur nach nebenan abschieben. Und nebenan wohnt das Volk. Auf dem Messingschildchen steht der Name öffentliche Meinung. Das haben Sie bewundernswert ausgedrückt, Herr Premierminister. Aber es stimmt nicht. Ich bin der öffentlichen Meinung viel mehr unterworfen als Sie. Denn dank dem allgemeinen Vertrauen in die Demokratie können Sie immer behaupten, dass das, was Sie tun, nach dem Willen des Volkes geschieht. Dagegen wird für das, was der König tut, nur er verantwortlich gemacht. Ein Demagoge kann ein Pferd stehlen, wo der König nicht einmal wagt, über die Hecke zu schauen. Ich weiß nicht, Majestät, ob das immer noch stimmt. Ich weiß, dass ich für alles, was in meinem Ressort schief geht, verantwortlich gemacht werde. Was für eine Despotin sind Sie, Lysistrata. Wenn Sie aber zugeben, dass die Leute schon lange herausgefunden haben, dass die Demokratie Humbug ist und dass die Demokratie, statt eine verantwortliche Regierung zu schaffen, diese abgeschafft hat, merken Sie dann nicht, was das bedeutet? Moment mal, Moment. Ich kann nicht hier sitzen und mir ruhig anhören, dass ein Wort wie Humbug auf die Demokratie angewendet wird. Es tut mir leid, Majestät, aber bei allem Respekt vor Ihnen, da muss ich die Grenze ziehen. Sie haben recht, Mr. Boanerges, wie immer. Demokratie ist eine sehr reale Sache. Und es ist viel weniger Humbug daran, als an mancher älteren Institution. Aber bedenkt, nicht, dass das Volk regiert, aber es weiß, dass die Verantwortung und das Vetorecht jetzt nicht mehr einfach Königen und Demagogen als solchen zufällt, sondern dem gehören, der clever genug ist, sich ihrer zu bemächtigen. Wie Sie zum Beispiel, Majestät? Ich glaube, noch bin ich im Rennen. Darum fühle ich mich nicht verpflichtet, dieses Ultimatum anzunehmen. Wenn ich das unterzeichne, scheide ich aus dem Rennen aus. Warum sollte ich das tun? Wenn zwei Männer auf demselben Pferd reiten, muss einer hinten sitzen. Welcher? Was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, welcher? Welcher Mann muss hinten sitzen? Hast du kapiert, Joe? Das ist genau die Frage, die hier und jetzt gelöst werden muss. Ein für alle Mal. Ist das klar? Ich lasse mir diese dauernde Blödelei nicht mehr gefallen. Ich möchte lieber ein Hund sein als der Premierminister eines Landes, dessen Einwohner nichts ernst nehmen können als Fußball und gewisse Getränke. Leckt dem König doch die Stiefel. Das ist doch alles, was ihr könnt. Ach Gott, es wäre Ihre Pflicht, ihm nachzugehen und ihm zuzureden, dass er zurückkommt. Ja, ich werde es wohl wie immer selber tun müssen. Entschuldigen Sie mich, meine Damen und Herren. Ich habe es euch ja gesagt. Ich habe euch gesagt, was dabei herauskommt, wenn man mit seiner Majestät eine Konferenz abhält, als wäre es ein Konzert, bei dem geraucht werden darf. Ihr widert mich an. Ach, du bist entschuldigt, Bill. Denn es ist dein erster Tag im Kabinett. Aber wenn ihr anderen immer noch nicht heraus habt, dass Joes Wutanfälle jeweils berechnet sind, dann werdet ihr nie etwas begreifen. Nun gut, Gnädigste. Ich weiß, dass ich ein Anfänger bin. Ich lasse mit mir reden und lasse mich überzeugen. Der Premierminister hat diese Konferenz in einer sehr geschickten Art und mit Entschlossenheit fast zur Entscheidung gebracht. Dann unterbricht er die Konferenz in einem kindischen Wutanfall und nichts ist geschehen. Und du willst behaupten, das hätte er mit Absicht getan. Wo liegt denn für ihn der Vorteil bei dieser Verstellung? Ach, er regelt die ganze Sache hinter unserem Rücken mit dem König. Du hast es doch nicht etwa mit ihm abgesprochen, Amanda. Es war gar nicht nötig, nachzuhelfen. Joe kann sich immer darauf verlassen, dass der eine oder andere von uns etwas sagt, das ihm einen Anlass bietet, aus dem Raum zu stürzen. Ja, meine Damen und Herren, der Premierminister ist so freundlich gewesen. Bitte setzen Sie sich. Ich danke Ihnen, die Diskussion privat mit mir fortzuführen. Na also. Ja, wir sind jetzt an einen Punkt angekommen, wo sich die entscheidende Frage geklärt hat. Wenn ich das Ultimatum nicht annehme, so werden Sie und er Ihren Rücktritt erklären. Und das Land wird erfahren, dass es zwischen einer Kabinettsregierung und einer monarchischen Regierung wählen muss. Ich muss sagen, dass ich in diesem Streit sehr ungern gewinnen würde, da ich mich nicht in der Lage sehe, ohne die Unterstützung eines Kollegiums von Ministern zu regieren, deren Existenz dem englischen Volk das Gefühl gibt, sich selbst zu regieren. Natürlich ist es mein Wunsch, einen Konflikt zu vermeiden, indem ich, wenn ich gewinne, nur Schaden erleide und wenn ich verliere, meine Macht los bin. Aber wie Sie mir sagen, kann ich den Konflikt nur vermeiden, wenn ich Verpflichtungen unterschreibe, die mich zu einem bloßen Lordkämmerer machen. Ich würde unter das Niveau des Gemeinsten meiner Untertanen sinken. Mein einziges Privileg würde darin bestehen, erschossen zu werden, wenn irgendein Opfer falscher Regierungspolitik sich durch einen Mord rächen will. Wie soll ich mich verteidigen? Sie sind viele und ich stehe Ihnen als Einzelner gegenüber. Früher einmal konnte sich der König auf die Unterstützung der Aristokratie und der kultivierten Bourgeoisie verlassen. Heute gibt es in der Politik keinen einzigen Aristokraten mehr, keine einzige führende Persönlichkeit aus Industrie und Finanz. Sie sind reicher denn je, mächtiger denn je, tüchtiger und gebildeter denn je, aber keiner von ihnen würde die dreckige Arbeit, die regieren bedeutet, auch nur anrühren. Diese öffentliche Arbeit, die nie zu Ende ist, weil man keine Aufgabe lösen kann, ohne 10 neue zu schaffen. Unsere Arbeit wird nicht einmal mehr geachtet. Welcher große Schauspieler würde die Bühne, welcher große Anwalt das Gericht oder welcher große Prediger die Kanzel gegen die Schäbigkeit der politischen Arena tauschen, in der wir im Parlament mit schwachsinnigen Fraktionen, in den Wahlkreisen mit unwissenden Wählern ringen müssen. Die Politik, die einmal Hauptanziehungspunkt der Tüchtigkeit, Gemeinsinn und Ehrgeiz war, ist jetzt der Zufluchtsort von ein paar Liebhabern der Rhetorik und der Parteiintrige geworden, die alle anderen Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, verschlossen finden. Die Geschichte berichtet von einem adligen Staatsmann, der behauptete, solche Leute wären nicht fähig zu regieren. Nach einem Jahr stellte man fest, dass sie mindestens so gut regieren können wie jeder andere. Danach begann die alte herrschende Klasse, sich aus der Politik zurückzuziehen. Und das hat nun dazu geführt, dass jedes Kabinett, ob es nun fortschrittlich oder konservativ ist, heute das ist, was man in den Tagen jenes unbesonnenen Staatsmannes ein Labour-Kabinett nannte. Missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte die alte herrschende Klasse nicht zurückholen. Sie regiert in einer so selbstsüchtigen Weise, dass das Volk zugrunde gegangen wäre, wenn die Demokratie diese Klasse nicht aus der Politik hinweggefegt hätte. Aber so schlimm sie auch auf viele Weise war, sie war wenigstens besser als die Tyrannei der allgemeinen Unwissenheit. Ist es klug von Ihnen, auch mich dieser Tyrannei zu unterwerfen? Wenn ich nicht darüber stehe, dann gibt es überhaupt keine Rechtfertigung mehr für meine Existenz. Ich stehe für die Vergangenheit und die Zukunft. Für die Vergangenheit, die kein Wahlrecht kannte, und für die Tradition, die nie irgendeine gekannt hat. Ich stehe für das ewig Gültige gegen das Nützliche. Denken Sie an all das, was Sie nicht zu tun wagen. An die Personen, die Sie nicht zu beleidigen wagen. Nun, ein König, der ein wenig Mut besitzt, kann das für Sie tun. Verpflichtungen, die Ihnen den Rücken brechen würden, können noch von den Schultern eines Königs getragen werden. Solange Sie mich als einen besonderen und unabhängigen Stand des Reiches anerkennen, bin ich Ihr Sündenbock. Sie ernten den Dank für alle unsere populären Gesetze, während Sie unseren ganzen Widerstand gegen unvernünftige Forderungen der Öffentlichkeit mir in die Schuhe schieben. Bevor Sie also Ihre letzte Karte ausspielen und mich zerstören, bitte ich Sie zu bedenken, was Sie ohne mich tun werden. Denken Sie nach. Denken Sie zweimal nach. Denn die Gefahr besteht nicht darin, dass ich Sie besiegen könnte, sondern dass der Sieg Ihnen gewiss ist, wenn Sie nur darauf bestehen. Ausgezeichnet. Das war eine wunderschöne Rede, Majestät. Ich bitte um Verzeihung. Hören Sie mich an, Majestät. Und sagen Sie dann, ob ich nicht Grund habe, mir alles, was Sie eben gesagt haben, zutiefst zu Herzen zu nehmen. Hier stehe ich, die Ministerin für Energieversorgung. Ich muss zum Wohl des Landes alle Energiequellen des Landes verwalten und die Energie verteilen. Ich tue es. Aber es kostet doppelt so viel, wie es kosten dürfte. Und warum? Weil jede neue Erfindung von der Bruch GmbH aufgekauft und unterdrückt wird. Ich könnte Ihnen ein Dutzend Erfindungen nennen, die während meiner Amtszeit gemacht worden sind und mit deren Hilfe man den Verschleiß und die Reparaturen hätte enorm verringern können. Aber diese Leute können es sich leisten, einem Erfinder für seine Maschine mehr zu zahlen, als er hoffen könnte, auf ehrliche Weise damit zu verdienen. Und wenn sie das Patent gekauft haben, dann unterdrücken sie es. Wenn der Erfinder arm ist und sich nicht gut verteidigen kann, machen sie Scheinversuche mit seiner Maschine und geben einen Bericht heraus, dass sie nichts wert ist. Majestät, ich würde bis zum letzten Blutstropfen hinter Ihnen stehen, wenn ich nicht Angst hätte. Denn was kann ich tun? Würde ich auch nur ein Wort davon in der Öffentlichkeit aussprechen, dann würde in den nächsten 2 Jahren keine Woche vergehen, ohne einen Artikel über die Uneffektivität und die Korruption in allen Ministerien, besonders in denen, die, wie das meine, von Frauen geführt werden. Einer ihrer Direktoren hat mir ins Gesicht gesagt, er brauchte nur den Finger zu heben. Dann würde der Mob mir die Fensterscheiben einwerfen. Und dann würde die Bruch GmbH den Auftrag bekommen, mir neue Scheiben einzusetzen. Und es stimmt. Es ist ungeheuerlich. Es ist empörend. Aber wenn ich versuche, sie zu bekämpfen, werden sie mich aus dem öffentlichen Leben verjagen und ihren miesen Freund ins Kabinett schieben. Und der wird dann mein Ressort in ihrem Interesse führen. Das heißt, er wird es so ruinieren, dass Joe es zu Schrottpreisen an die Bruch GmbH verkaufen wird. Es ist nicht zum Aushalten. Ja. Da hören Sie es, Majestät. Ihre einzige Stütze im Kabinett gibt zu, dass sie der industriellen Entwicklung nicht gewachsen ist. Ich gebe gar nicht an, dass ich Frauen in meinem Kabinett unter Kontrolle habe, aber nicht eine von ihnen wagt es, sich auf ihre Seite zu stellen. Was soll das heißen, nicht wagen? Wollen wir wetten, dass ich, wenn ich nur will, im Wahlkreis von miesen Mike alles sage, was Lizzie gesagt hat und noch viel mehr? Ich kann euch sagen, die Bruch GmbH mischt sich nie in mein Ressort. Sie sollten das nur einmal wagen. Ich fürchte, das ist nur deshalb so, weil eine gut funktionierende Post für Sie ebenso wichtig ist wie für den Rest der Öffentlichkeit. Unsinn! Sie könnten mich loswerden, ohne dass die Post geschlossen wird. Sie haben Angst vor mir. Einschüchtern muss man sie. Dann wird man fertig mit ihnen. Ich wünschte, ich könnte sie einschüchtern. Also, hat sonst noch jemand was zu sagen? Ja. Ich sehe, dass mein Appell umsonst gewesen ist. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, meine Damen und Herren. Denn ich sehe ein, dass Sie sich in einer schwierigen Lage befinden. Die Frage ist, wie man diese Lage ändern kann. Ich weiß wie. Unterschreiben Sie das Ultimatum. Davon bin ich nicht ganz überzeugt. Der Schwager des Innenministers war bereit, ein Gelöbnis der völligen Abstinenz zu unterschreiben, falls ich ihn zum Kabinett zuließe. Sein Angebot wurde nicht angenommen, weil wir, obwohl keiner von uns bezweifelte, dass er das Versprechen unterschreiben würde, doch nicht ebenso sicher waren, dass die Schwachheit seiner Natur es ihm erlauben würde, sein Versprechen zu halten. Auch meine Natur ist der Schwachheit unterworfen. Sind Sie sicher, Mr. Porthos, dass ich nicht, wenn ich das Ultimatum unterschreibe, doch unerbittlich in jenes Verhalten zurückfalle, das meine Natur mir vorschreibt? Ach, was hat es für einen Sinn, so weiterzumachen? Sie sind wie ein Mann unter dem Galgen, der seine Gebete in die Länge zieht, um die unvermeidliche Hinrichtung so lange wie möglich hinauszuzögern. Nichts, was Sie sagen, wird etwas an der Sache ändern. Sie wissen, dass Sie unterschreiben müssen. Schlucken Sie es, Majestät. Es wird vom Aufschieben nicht süßer. Um Himmels Willen, unterschreiben Sie, Majestät. Das ist ja eine Tortur. Ich bemerke, dass Ihre Geduld erschöpft ist. Ich werde Sie nicht länger hinhalten. Sie sind sehr geduldig gewesen und ich danke Ihnen dafür. Ich werde nicht weiter diskutieren. Aber lassen Sie mir bis 5 Uhr heute Abend Zeit, um meine Entscheidung zu treffen. Wenn ich bis dahin keinen Ausweg gefunden habe, werde ich ohne ein weiteres Wort unterschreiben. Bis dahin, meine Damen und Herren, au revoir. Sein letztes Zucken. Lasst ihn nur, wir haben ihn sicher. Wie wär's mit dem Mittagessen? Seine Majestät, der König. Ich will ihn nicht sehen. Wann wirst du denn Zeit haben? Ich habe nicht gesagt, dass ich keine Zeit hätte. Sagen Sie dem König, dass ich ihn nicht sehen will. Er wartet, bis es Ihnen gefällig ist. Warum glaubst du mir nicht? Ich will nicht mit dir sprechen. Wenn in meine privaten Räume jeden Augenblick eingebrochen werden kann, weil sie im Palast liegen und weil der König kein Gentleman ist, muss ich mir ein Haus außerhalb mieten. Ich schreibe gerade deswegen an einen Makler. Mein Gott, worüber zanken wir uns denn eigentlich heute, Geliebte? Frage dein Gewissen. Was dich betrifft, habe ich kein Gewissen. Du musst es mir sagen. Was ist das für ein Buch? Seite 16. Sieh es dir an. Lieder unserer Ur-Urgroßeltern. Welche Seite sagtest du? 16. Aha. Hier. Der Pilger der Liebe. Lies die ersten drei Wörter, wenn du es wagst. Orinthia, meine Geliebte. Das ist der Name, von dem du behauptet hast, ihn ganz allein für mich erfunden zu haben. Für die Frau, die für dich die einzige auf der Welt ist. Du hast ihn aus dem Papierkorb eines Antiquars herausgefischt. Und ich glaubte, du wärst ein Dichter. Aber ein Dichter kann doch einen Namen für einen anderen weihen. Orinthia ist für mich ein Name voller Zauber. Wenn ich ihn selber erfunden hätte, könnte er das gar nicht sein. Als ich ein Kind war, habe ich ihn bei einem Konzert für alte Musik gehört. Und seitdem ist er mir teuer gewesen. Du hast immer eine charmante Entschuldigung. Du bist der König der Lügner und Schwindler. Du kannst nicht verstehen, wie eine solche Falschheit mich verletzt. Geliebte, es tut mir leid. Steck deine Hände in die Tasche. Sie sollen mich nie mehr berühren. Teuerste, tu nicht so, als wärst du verletzt, wenn du es nicht wirklich bist. Es drückt mir das Herz ab. Seit wann hast du ein Herz? Hast du das auch antiquarisch gekauft? Es ist wundervoll, wie subtil du denkst, jedenfalls so weit du denkst. Ich denke wohl nicht so weit wie du. Wie? Ich weiß nicht. Unsere Gedanken gehen den halben Weg zusammen. Ob die deinen dann aufhören oder ob sich der Weg gabelt und die deinen sich nach rechts und die meinen nach links wenden, das kann ich nicht sagen. Aber nach einem gewissen Punkt verlieren wir uns. Und dann gehst du zu deinen Amandas und Lysistratas zurück. Wesen, die sich unter Liebe einen Minister vorstellen, der in sein Ressort verliebt ist. Ja, sie haben wirklich auch noch etwas anderes als nur Männer im Kopf. Das ist meiner Meinung nach eine sehr erstrebenswerte Ausweitung der Interessen. Wenn Lysistrata einen Liebhaber hätte, so würde mich der nicht im geringsten interessieren. Aber in ihrem Ressort bin ich sehr interessiert. Gut, dann geh zu ihr. Ich halte dich nicht zurück. Wenn diese lächerlichen Politweiber bei uns sind, redest du die ganze Zeit mit ihnen. Und zu mir sagst du kein Wort. Du sagst aber auch kein Wort. Wir können in der Öffentlichkeit nicht miteinander reden. Wir haben uns nichts zu sagen, was man vor anderen Leuten sagen könnte. Und doch haben wir einander genug zu sagen, wenn wir allein sind. Würdest du das ändern wollen? Du bist so schlüpfrig wie ein Aal. Aber mir sollst du nicht durch die Finger schlüpfen. Warum umgibst du dich mit politischen Langweilern und alten Schachteln, die nur über ihre langweiligen Ressorts und über ihre Wahlchancen debattieren können? Wer kann mit solchen Leuten reden? Und wenn sie nicht ihre Nullen von Ehefrauen und Ehemännern mit sich herumschleppten, wäre überhaupt niemand da, mit dem man sprechen könnte. Hör mich an, Magnus. Warum kannst du nicht so sein wie ein richtiger König? Und wie wäre das, Geliebteste? Jag das ganze blöde Volk davon. Lass sie ihre langweilige Arbeit in ihren Ressorts tun, ohne dich damit zu behelligen. Genauso wie du deine Dienstboten hier die Böden kehren und Staub wischen lässt. Lebe ein wirklich edles und schönes Leben. Ein königliches Leben. Mit mir. Was du brauchst, um ein richtiger König zu werden, ist eine richtige Königin. Ja, aber ich habe doch schon eine. Oh, du bist blind. Du bist blinder als blind. Du hast einen gewöhnlichen Geschmack. Der Himmel bietet dir eine Rose und du hältst an einem Kohlkopf fest. Das ist ein sehr guter Vergleich, Geliebteste. Aber welcher weise Mann, den man vor die Wahl stellte, entweder ohne Rose oder ohne Kohl auszukommen, würde sich nicht für den Kohl entscheiden. Übrigens waren alle diese alten verheirateten Kohlköpfe einmal Rosen. Und obwohl das so junge Dinger wie du nicht wissen, erinnern sich doch ihre Ehemänner daran. Sie bemerkten die Veränderung nicht. Übrigens solltest du besser als jeder andere wissen, wenn ein Mann seiner Ehefrau überdrüssig wird und sie verlässt, so tut er das nie, weil sie ihre Schönheit verloren hat. Warum sollte ich das besser wissen als jeder andere? Nun, weil du zweimal verheiratet gewesen bist und weil deine beiden Männer mit Frauen davongelaufen sind, die viel weniger schön waren als du. Als ich deinen jetzigen Mann bat, aus Gründen der Schicklichkeit für einige Zeit wieder an den Hof zu kommen, sagte er, kein Mann könne mit dir zusammen in einem Haus seine Seele sein eigen nennen. Und doch war dieser Mann, als er dich heiratete, unsterblich in deine Schönheit verliebt. Dein erster Mann zwang buchstäblich eine gute Ehefrau, sich von ihm scheiden zu lassen, damit er dich heiraten konnte. Aber bevor zwei Jahre um waren, kehrte er zu ihr zurück und starb in ihren Armen, der arme Kerl. Diese Männer hatten mir nichts vorzuwerfen. Ich war ihnen vollkommen treu. Aber weil ich höher stand als sie, konnten sie die Anstrengung nicht ertragen, mir gerecht zu werden. Ich ließ sie also ihrer Wege gehen, zurück zu ihren Kohlköpfen. Sieh dir das alte Stück an, mit dem Ignatius jetzt lebt. Die ist der beste Beweis. Eine ausgezeichnete Frau. Ignatius ist völlig glücklich mit ihr. Sie passt genau zu ihm, gewöhnlich, bourgeoise. Sie trottet durch die Stadt und kauft ein. Ich wandle auf den Pfaden des Himmels. Gewöhnliche Frauen können nicht dorthin kommen, wo ich bin. Und gewöhnliche Männer finden sich entlarvt und schleichen davon. Corinthia, es muss herrlich sein, sich wie eine Göttin vorzukommen, ohne dass man das Geringste tut, um diese Meinung zu rechtfertigen. Gib mir die Aufgabe einer Göttin und ich werde sie erledigen. Ich werde mich sogar zu den Pflichten einer Königin herablassen, wenn du den Thron mit mir teilst. Aber behaupte nicht, dass Menschen groß werden, weil sie große Dinge tun. Sie tun große Dinge, weil sie groß sind, wenn große Aufgaben ihnen in den Weg kommen. Aber auch wenn diese Aufgaben nicht kommen, so sind sie selbst groß. Wenn ich nichts anderes täte, als in diesem Zimmer sitzen, mir das Gesicht zu pudern und dir zu erzählen, was für ein kluger Narr du bist, so wäre ich immer noch himmelhoch erhaben über Millionen von gewöhnlichen Frauen, die ihre häuslichen Pflichten verrichten, sich opfern, Ressourcen verwalten und all diese anderen gewöhnlichen Dinge. Hat die ganze langweilige öffentliche Arbeit, die du geleistet hast, dich besser gemacht? Ich habe dich vor und nach deinen berühmten politischen Streichen gesehen. Und du warst immer der gleiche Mann. Und du wärst für mich und für dich der gleiche gewesen, wenn du sie nie vollführt hättest. Gott sei Dank ist mein Selbstbewusstsein etwas Edleres als der vulgäre Stolz darauf, etwas getan zu haben. Was ich bin, nicht was ich tue, musst du in mir verehren. Wenn du Taten willst, dann geh zu deinen Männern und Frauen der Tat, wie sie sich nennen. Wozu sind sie gut, diese dumpfen Sklaven? Dafür zu sorgen, dass die Straßen für mich sauber gehalten werden. Mir zu ermöglichen, in Schönheit über sie zu herrschen, wie ein Stern, der hoch über ihrer Sklaverei steht. Der sie aber tröstet, ihre Niedrigkeit erhält, sie vergessen lässt in Träumen, die mich verherrlichen. Bin ich das nicht wert? Schau mir in die Augen und sag die Wahrheit. Bin ich es wert oder nicht? Für mich, der die Schönheit liebt, ja. Aber du sollst die Reden hören, die der Innenminister über deine Apanage führt. Und über meine Schulden. Halt mir wieder einen Vortrag darüber, aber wage nicht so zu tun, als ob das Volk mir meine Apanage nicht gönne. Sie freuen sich darüber und über meine Verschwendung, wie du es nennst. Übrigens, Orinthia, als deine Schneiderin sich bereit erklärte, diese letzte Rechnung zu stunden, da hat sie doch wohl darauf spekuliert, dass du eines Tages meine Königin würdest. Und wenn schon? Sie wäre bestimmt nicht darauf gekommen, wenn sie nicht einen Wink bekommen hätte. Kam der von dir? Hältst du mich dessen für fähig? Du hast etwas sehr Gemeines in dir, Magnus. Willst du leugnen, dass irgendeine Bemerkung diesbezüglich gefallen ist? Wie kannst du mir unterstellen, dass ich es leugnen will? Ich leugne nie etwas. Natürlich ist eine diesbezügliche Bemerkung gefallen. Aha, das habe ich mir gedacht. Als meine Schneiderin eine Anspielung machte, sagte ich ihr, wenn sie es noch einmal wage, so etwas zu wiederholen, bekäme sie nie mehr einen Auftrag von mir. Aber kann ich verhindern, dass die Menschen sehen, was sonnenklar ist? Jedermann weiß, dass ich die wirkliche Königin bin. Jeder behandelt mich wie die wirkliche Königin. Magnus, wann wirst du endlich meine Bestimmung begreifen und deine eigene? Aber meine Frau, die Königin, was soll aus meiner lieben alten Mathilde werden? Veranlasse sie, sich von dir scheiden zu lassen. Es ist ganz leicht. Auf diese Weise hat auch Ronny mich geheiratet. Jeder tut es, wenn er Abwechslung braucht. Aber ich weiß nicht, was ich ohne Mathilde anfangen soll. Kein Mensch kann sich vorstellen, was du mit ihr anfängst. Aber du brauchst ja nicht, ohne sie fertig zu werden. Wenn wir verheiratet sind, kannst du sie so oft sehen, wie du willst. Ich werde nicht eifersüchtig sein und keine Szenen machen. Das ist sehr großzügig von dir, aber ich fürchte, Mathilde wird es für unrecht halten, ihre jetzige Intimität mit mir aufrechtzuerhalten, wenn ich mit dir verheiratet wäre. Was für ein Weib. Würde sie dann etwa in einer schlimmeren Lage sein als die, in der ich jetzt bin? Du wirst es nicht verstehen. Siehst du, obwohl du zwei Opfer vor den Altar geschleppt und einem sogar Kinder geboren hast, bist du doch noch nie richtig verheiratet gewesen. Dein Mann zu sein, ist ein Job, den ein Mann so gut ausführen kann wie ein anderer und die dein letzter Mann mit einer Frist von 6 Monaten beim Scheidungsgericht gekündigt hat. Meine Frau zu sein, ist etwas völlig anderes. Die geringste Kränkung von Mathilde würde mich wie ein Peitschenhieb ins Gesicht treffen. Sie ist ein Teil meines alltäglichen Selbst. Du bist ein Märchen. Und wenn sie nun stirbt, wirst du dann auch sterben? Nicht unmittelbar. Ich werde so gut ich kann, ohne sie auskommen müssen, aber die Aussicht erschreckt mich. Könnte ohne sie auskommen nicht bedeuten, dass du mich heiratest? Eher würde ich den Teufel heiraten. Ehefrau zu sein ist nicht deine Aufgabe. Du glaubst das, weil du keine Fantasie hast. Du kennst mich nicht. Ich würde dich glücklicher machen, als je ein Mann auf Erden gewesen ist. Ich bin sicher, dass du mich nicht glücklicher machen kannst, als unsere seltsam unschuldigen Beziehungen mich schon gemacht haben. Du redest wie ein Kind oder wie ein Heiliger. Du, ich kann dir ein neues Leben geben. Eines, von dem du keine Vorstellung hast. Ich kann dir schöne, wunderbare Kinder schenken. Hast du je einen lieblicheren Knaben gesehen als meinen Basil? Deine Kinder sind schön, aber es sind Märchenkinder. Und ich habe schon mehrere sehr wirkliche Kinder. Ich kann es nicht begreifen. Welchen Reiz haben für dich deine gewöhnlichen, gesunden, munteren Klötze von Kindern? Und deine gewöhnliche, hausbackene Frau? Und diese Bande von Langweilern, von emporkömmlingen Intriganten und Clowns, die sich einbilden, das Land zu regieren und die sich doch nur mit dir herumzanken. Orinthia. Sieh mich noch einmal an, Mann. Sieh mich immer und immer wieder an. Du. Bin ich nicht eine Million solcher Wesen wert? Ist ein Leben mit mir nicht so hoch über ihnen, wie die Sonne über dem Rinnstein? Ja, natürlich. Du bist schön, du bist göttlich und du bist riesig amüsant. Eines Tages wird die Natur vielleicht die Rosen auf die Kohlköpfe aufpropfen und jede Frau so bezaubernd machen wie dich. Was für ein herrliches Leben wird das sein. Aber gegenwärtig komme ich her, um mit dir zu plaudern, wie wir es jetzt tun, wenn ich mich einmal für eine Stunde von meinem Königtum erholen muss. Wenn meine Frau mich geärgert hat, meine Kinder mich ermüden oder mein Kabinett mich erschöpft hat, wenn ich, wie die Doktoren es ausdrücken, eine Abwechslung brauche. Weißt du, meine Liebe, es gibt auf Erden keine Ehefrau, die so teuer, keine Kinder, die so munter und kein Kabinett, das so taktvoll wäre, dass man ihrer unmöglich müde werden könnte. Mathilde hat ihre Grenzen, wie du bemerkt hast, und ich habe meine. Wenn sich nun unsere Beschränktheiten genau entsprechen, würde ich nie mit jemand anderen reden wollen und sie auch nicht. Aber da das nie vorkommt, sind wir wie alle anderen Ehepaare. Das heißt, es gibt Punkte, über die wir nicht miteinander sprechen können, weil es Wundepunkte sind. Wenn ich also offen reden will, komme ich zu dir. Ein Musterehemann in einem Musterhaushalt. Und wenn der Musterhaushalt langweilig wird, dann bin ich zur Abwechslung da. Was könntest du denn mehr verlangen? Lass uns doch nicht in den allgemeinen Irrtum verfallen, dass wir ein Fleisch und ein Geist werden wollen. Jeder Stern hat seine eigene Laufbahn. Und zwischen dem Stern und seinem nächsten Nachbarn besteht nicht nur eine mächtige Anziehung, sondern auch ein unendlicher Abstand. Auch wir beide haben unsere Laufbahn und müssen einen unendlichen Abstand bewahren, um einen verhängnisvollen Zusammenstoß zu vermeiden. Diesen Abstand zu halten, ist das ganze Geheimnis guter Manieren. Und ohne gute Manieren ist die menschliche Gesellschaft unerträglich und unmöglich. Keine andere Frau würde deine Predigten ertragen und sie sogar noch mögen. Orinthia, wir sind nur zwei spielende Kinder. Und du musst dich damit zufrieden geben, im Märchen meine Königin zu sein. Und jetzt muss ich wieder an meine Arbeit. Was für eine Arbeit könnte so wichtig sein, wie das Beisammensein mit mir? Keine. Dann setz dich hin. Unglücklicherweise muss diese dumme Regierungsarbeit aber getan werden. Heute befinden wir uns wie gewöhnlich in einer Krise. Aber die Krise fängt doch erst um 5 Uhr an. Sempronius hat mir alles darüber erzählt. Warum ermutigst du Proteus, diesen habgierigen Intriganten? Er führt dich hinters Licht. Er führt alle hinters Licht. Er betrügt sogar sich selbst. Und natürlich betrügt er das Kabinett, das eine Schande für dich ist. Warum lässt du dir von solchen Gesindel die Zeit stehlen? Wofür wirst du eigentlich bezahlt? um ein König zu sein. Das heißt, an gewöhnlichen Leuten deine Stiefel abzustreichen. Dieses königliche Geschäft, wie die Amerikaner es nennen, ist inzwischen so mit der Demokratie verflochten, dass die eine Hälfte des Landes erwartet, dass ich meine tadellos sauberen Stiefel am Kabinett abstreife und die andere Hälfte erwartet, dass das Kabinett seine schmutzigen Stiefel an mir abstreift. Diese Krise um 5 Uhr soll entscheiden, wer von uns die Fußmatte sein soll. Du willst dich herablassen, mit Proteus um die Macht zu kämpfen? Oh nein. Ich kämpfe nie. Ich gewinne nur manchmal. Wenn du dich von diesem Betrüger und Angeber besiegen lässt, dann wage niemand mehr nahe zu kommen. Proteus ist ein schlauer Kerl, manchmal sogar ein feiner Kerl. Ihn zu besiegen würde mich nicht befriedigen. Aber wenn ich ihn überlisten könnte, das wäre ein unschuldiger Spaß. Magnus, wenn du ein richtiger Mann wärst, dann würdest du ihn mit Vergnügen zum Muster stampfen. Ein richtiger Mann würde sich nicht zum König eignen. Ich bin nur ein Idol, meine Liebe. Ich kann nichts anderes tun, als vermeiden, dass ich ein grausamer Götze werde. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Au revoir. Aber es ist erst 25 nach 4. Du hast doch noch massenhaft Zeit. Ja, aber um 4:30 gibt es Tee. Ich mach dir Tee. Unmöglich, geliebteste. Mathilde wartet nicht. Oh, geh zum Henker mit Mathilde. Du sollst mich nicht allein lassen und zu Mathilde gehen. Ich muss aber, meine Liebe. Nein, nicht heute. Höre, Magnus, ich muss dir noch etwas Wichtiges sagen. Das stimmt ja gar nicht. Du willst nur, dass ich mich verspäte, um meine Frau zu ärgern. Warum hast du solche Angst vor deiner Frau? Lass mich los! Ganz London lacht über dich, du armer kleiner Pantoffelheld. Pantoffelheld? Orinthia, das ist doch absurd. Du weißt doch, dass ich gehen muss. Also komm, sei lieb. Nur noch 10 Minuten. Ihr seid jetzt schon halb. Bitte lass mich los. Du tust das nur aus reiner Bosheit. Nein, Magnus. Du bist so abscheulich stark, dass ich mich nicht losmachen kann, ohne dir weh zu tun. Muss ich die Wache rufen? Ruf sie doch. Dann wird es morgen in allen Zeitungen stehen. Du Biest, du sollst mich jetzt loslassen. Herein! Ihre Majestät schickt mich, um Sie daran zu erinnern, dass der Tee fertig ist, Majestät. Danke. Der König vergisst alles, wenn er hier ist. Ich fürchte, ich auch. Es tut mir so leid. Sie brauchen keine Erklärung abzugeben. Ich habe gesehen, was los war. Das Schwein. Er muss durchs Schlüsselloch geguckt haben. Warum hast du gesagt, sie sollten die Stühle stehen lassen, als das Teegeschirr weggeholt wurde? Ich werde das Kabinett hier empfangen. Hier? Auf der Terrasse? Warum? Nun, ich glaube, das Abendlicht und die frische Luft werden einen beruhigenden Einfluss ausüben. Ah, bist du sicher? Als Robert Bornerges fragte, wo er so gut reden gelernt hätte, sagte er, im Hyde Park. Ja, ja, aber vor einer Menge, die ihn anfeuerte. Robert sagt, du hättest Boanerges gezähmt. Nein, ich habe ihn nicht gezähmt. Ich habe ihm beigebracht, sich zu benehmen. Das muss ich bei allen Anfängern tun. Aber das zähmt sie nicht. Es lehrt sie, ihre Kraft zu gebrauchen, statt sie zu verschwenden, indem sie sich bloß lächerlich machen. Wenn ich dann gegen sie kämpfen muss, ist es desto schlimmer für mich. Du erntest keinen Dank dafür. Sie glauben nur, dass du sie hintergehst. Nun, in den Anfangslektionen tue ich das ja auch. Aber wenn es wirklich um die Sache geht, hat Schwindeln keinen Sinn mehr. Sie lernen es selber zu schnell. Majestät. Ja, um Himmels willen, Pamphilius, sind denn die Minister schon da? Es ist doch noch nicht 5. Nein, Majestät, es ist der amerikanische Botschafter. Hat er eine Audienz? Nein, Majestät. Ich glaube, er hat sich über irgendetwas ziemlich aufgeregt. Er sagt, er muss seine Majestät sofort sprechen. Ha, muss. Ein Amerikaner muss den König ohne Audienz sofort sehen. Nein, sowas. Schick ihn her, Pamphilius. Sofort, Majestät. Ich hätte ihm gesagt, er solle schriftlich um eine Audienz nachsuchen. Und dann hätte ich ihn eine Woche warten lassen. Was? Wo wir doch Amerika immer noch die alten Kriegskosten schulden? Nein, meine Liebe, das hättest du nicht getan. Du würdest ihn mit kriecherischer Höflichkeit behandeln, wie ich es auch tun werde, verdammt nochmal. Seine Exzellenz, der amerikanische Botschafter, Mr. Van Hatten. Majestät, verehrungswürdige Majestät. Was in aller Welt ist denn los, Mr. Van Hatten? Vorsicht, Vorsicht, Sie schütteln Ihrer Majestät ja die Ringe von den Fingern. Ihre Majestät wird mir verzeihen, wenn sie die Natur meiner heutigen Botschaft erfährt. Dies, König Magnus, ist ein großer, historischer Augenblick. Vielleicht einer der größten, von dem die Geschichtsschreibung je berichtet hat. Oder berichten wird. Haben Sie schon Tee getrunken? Tee? Wer kann in einem solchen Augenblick an Tee denken? Es ist schwer für uns, Ihre Begeisterung zu teilen, wenn wir die Ursache nicht kennen. Das ist wahr, Majestät. Ich benehme mich wie ein Verrückter. Aber Sie sollen es erfahren. Sie sollen urteilen. Und dann sollen Sie sagen, ob ich die Bedeutung übertreibe. Die unendliche Bedeutung eines Anlasses, der gar nicht übertrieben werden kann. Du lieber Himmel, wollen Sie sich nicht setzen? Ich danke, Euer Majestät. Offenbar haben Sie eine aufregende Nachricht für uns. Ist sie privat oder offiziell? Offiziell, Majestät. Daran ist nicht zu zweifeln. Was ich Ihnen sagen werde, ist eine authentische Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika an das britische Empire. Vielleicht sollte ich lieber gehen. Nein, Majestät, Sie sollen nicht gehen. Wo auch immer die Grenzen Ihrer Privilegien als Gemahlin Ihres Souveräns liegen, es ist Ihr Recht als Engländerin zu hören, was mitzuteilen ich hierher gekommen bin. Mein lieber Van Hatten, was zum Teufel ist denn nun eigentlich los? König Magnus, zwischen Ihrem Land und dem meinen stehen Schulden. Das ist doch ohne Bedeutung, jetzt wo unsere Kapitalisten so viel in amerikanischen Konzernen investiert haben. Herr König Magnus, zwischen Ihrem Land und dem meinen gibt es nicht nur Schulden, sondern auch eine Grenze. Eine Grenze, an der keine einzige Kanone steht und kein einziger Soldat. Und über die hinweg der amerikanische Bürger täglich die Hand des kanadischen Untertanen ihres Thrones schüttelt. Ja, es gibt auch noch die Grenze, die der Ozean bildet. Majestät, die Grenze existiert nicht mehr. Wie ist das möglich? Soll ich das so verstehen, Mr. Van Hatten, dass durch irgendeine Naturkatastrophe der Kontinent von Nordamerika im Atlantik versunken ist? Es ist sogar etwas viel Wunderbareres geschehen. Man könnte sagen, dass der Atlantische Ozean im britischen Empire untergegangen ist. Mir scheint, es wäre besser, Sie würden uns so kurz und bündig wie möglich sagen, was geschehen ist. Sie sind sich doch bewusst, Majestät, dass die Vereinigten Staaten einmal einen Teil ihres Reiches bildeten. Man sagt es. Man sagt nicht nur so, Majestät. Es ist eine historische Tatsache. Im 18. Jahrhundert... Das ist lange her. Im Leben der großen Nationen bedeuten Jahrhunderte wenig, Majestät. Lassen Sie mich an das Gleichnis vom verlorenen Sohn erinnern. Also bitte, was ist es denn? Ich habe im Augenblick keine Zeit, mich mit dem 18. Jahrhundert und dem verlorenen Sohn zu befassen. Der König hat in 10 Minuten eine Kabinettssitzung, Mr. Van Hatten. Oh, ich würde gerne die Gesichter Ihrer Kabinettsmitglieder sehen, König Magnus, wenn Sie hören, was ich Ihnen zu sagen habe. Ja, ich auch, aber ich bin nicht in der Lage, es Ihnen zu sagen, denn ich weiß es ja selber nicht, was es ist. Der verlorene Sohn, Majestät, ist ins Haus seines Vaters zurückgekehrt. Nicht arm, nicht hungrig, nicht in Lumpen, wie damals. Oh nein, diesmal kehrt er zurück und bringt die Reichtümer der Erde mit in das Heim seiner Ahnen. Sie wollen doch nicht sagen... Doch, das will ich sagen, Majestät. Die Unabhängigkeitserklärung ist aufgehoben. Wir haben uns entschlossen, wieder ins britische Empire heimzukehren. Ich werde Sie bald hier wieder besuchen. Nicht als Gesandter einer ausländischen Macht, sondern als Hochkommissar Ihres größten Dominions und als Ihr sehr ergebener und treuer Untertan, Majestät. Verdammt, das werden Sie nicht. Was für eine herrliche Sache, Mr. Van Hatten. Oh, ich dachte mir, dass Majestät das sagen würden. Es ist das Wunderbarste, was je geschehen ist. Meinst du nicht auch, Magnus? Darf ich wissen, Mr. Van Hatten, wer ist auf diesen Meisterstreich amerikanischer Politik verfallen? Offen gesagt, ich war gewohnt, Ihren Präsidenten als einen Staatsmann zu betrachten, bei dem der Mund der wichtigste Teil seines Kopfes ist. Ich muss Ihre Kritik gegenüber unserem Präsidenten mit aller gewohnten Reserve zur Kenntnis nehmen, aber darf vielleicht erwähnen, dass wir Amerikaner diese gute Nachricht wahrscheinlich mit dem kürzlichen Besuch in Verbindung bringen, den der Präsident des irischen Freistaates unseren Gestaden abgestattet hat. Der Schurke. Mathilde, wir werden nach Dublin ziehen müssen. Dies ist das Ende Englands. In gewissem Sinne mögen Sie recht haben, aber England wird nicht untergehen. Es wird eingehen. Eingehen, Majestät, in einen größeren und glänzenderen Konzern. Vielleicht hätte ich eine unserer Bedingungen erwähnen sollen. Sie sollen der Kaiser werden. Ja, ein König mag gut genug sein für diese kleine Insel. Aber wenn wir dazukommen, brauchen wir etwas Großartiges. Diese kleine Insel, ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, Mr. Van Hatten, dass wir, ehe wir uns zu einem bloßen Anhängsel des großen amerikanischen Konzerns erniedrigen lassen, bis zum letzten Blutstropfen für Unabhängigkeit kämpfen könnten? Ich täte mir richtig leid, wenn ich eine solche Rückkehr in eine barbarische Vergangenheit in Betracht ziehen müsste. Glücklicherweise ist sie unmöglich. Unmöglich! Wir sehen uns verpflichtet, sie zu boykottieren. Aber die kontinentalen Mächte, glauben Sie, die würden auch nur einen Augenblick einer solchen Verschiebung der Machtverhältnisse zustimmen? Warum nicht? Die Veränderung wäre ja nur nominell. Nominell? Sie nennen eine Verschmelzung des britischen Commonwealths mit den Vereinigten Staaten eine nominelle Veränderung? Wie werden Frankreich und Deutschland es nennen? Frankreich und Deutschland. Diese komischen alten geografischen Ausdrücke, die Sie hier aus alter Familientradition benutzen, kümmern uns nicht. Ich vermute, dass Sie unter Deutschland die mehr oder weniger sowjetischen Republiken zwischen dem Ural und der Nordsee meinen. Na, die klugen Leute in Moskau und Berlin und Genf versuchen, sie zu vereinigen. Und wir sind uns vollkommen einig darüber, dass sie keinen Einspruch gegen unseren Schritt erheben werden, wenn wir keinen gegen ihren erheben. Frankreich, solange Paris voll von Amerikanern ist und die Amerikaner voll von Geld, ist vom französischen Standpunkt aus im Westen alles in bester Ordnung. Für die Amerikaner ist eine der großen Attraktionen von Paris der Ausflug ins alte England. Die Franzosen wünschen, dass wir uns hier zu Hause fühlen. Ja, und das tun wir auch. Warum auch nicht? Schließlich sind wir ja hier zu Hause. Darf ich fragen, wieso? Ja, wir finden hier alles vor, woran wir gewöhnt sind. Unsere Industrieprodukte, unsere Bücher, unsere Theaterstücke, unsere Filme. Sie vergessen, Mr. Manhattan, dass wir eine große nationale Tradition haben. Wir haben eine eigene Kultur und Zivilisation. Sie mögen nicht besser sein als Ihre, aber Sie sind anders. Meinen Sie wirklich? Wir fanden diese Kultur in den Werken der bildenden Kunst Britanniens verkörpert, in den prächtigen Landsitzen ihres Adels, in den Kathedralen, die unsere gemeinsamen Vorfahren als die Landsitze Gottes bauten. Was haben sie mit ihnen getan? Sie haben sie uns verkauft. Ich bin im Schatten der Kathedrale von Ely aufgewachsen, deren Verlegung aus der Grafschaft Cambridge nach New Jersey der erste große berufliche Auftrag meines lebenalten Vaters war. Glauben Sie mir, das englische Volk, das wirkliche englische Volk, das die Dinge so nimmt, wie sie kommen, statt Bücher darüber zu lesen, wird sich bei uns mehr zu Hause fühlen, als in einem England der alten Vorstellungen, wie unsere Touristen sie zu erhalten suchen. Wenn Sie einen Landedelmann treffen, der die alten englischen Weihnachtssitten und Ähnliches aufrecht erhält, wer ist das? Ja. Ein Amerikaner, der den Landsitz gekauft hat. Ihre Landsleute veranstalten die Schau für ihn, weil er dafür bezahlt. Nicht, weil sie ihnen selbstverständlich ist. Ja, ich muss es mir überlegen. Ich wusste schon seit Jahren, dass es auf uns zukommt. Als ich jung war und unter dem Einfluss unserer Familientraditionen stammte, natürlich den Abfall der amerikanischen Kolonien nie als rechtmäßig anerkannte, träumte ich tatsächlich von einem wiedervereinigten, englisch sprechenden Reich an der Spitze der zivilisierten Welt. Schön. Ja. Und nun ist es wahr geworden. Noch nicht. Nun, da ich älter und weiser geworden bin, finde ich die Realität weniger anziehend als den Traum. Ist das alles, was ich dem Präsidenten berichten soll, Majestät? Im Augenblick ist das alles. Dies mag eine große Idee sein. Gewiss, ganz gewiss. Es kann auch eine Falle sein, in der England umkommt. Oh, so würde ich es nicht betrachten. Übrigens kann nichts, nicht einmal das liebe alte England, ewig werden. Fortschritt, wie Sie wissen, Majestät. Fortschritt, Fortschritt. Genau, genau das. Vielleicht überleben wir nur als ein weiterer Stern in Ihrer Flagge. Und doch klammern wir uns an das kleine Fätzchen Individualität, das Sie uns noch gelassen haben. Wenn wir eintauchen müssen, wie Sie es genannt haben, oder haben Sie gesagt, untertauchen, dann werden ein paar von uns zu schwimmen versuchen. Bis zuletzt. Meine Liebe? Ja. Sie werden nach der Kabinettssitzung von mir hören. Nicht heute. Bitte bleiben Sie nicht auf, eine Nachricht zu erwarten. Morgen in der Früh, hoffe ich. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Nachricht gebracht haben, bevor die Presse sie erfuhr. Das geschieht heutzutage selten. Guten Abend. Ich danke Ihnen, Eure Majestät. Guten Abend, Eure Majestät. Ich freue mich schon darauf, mich Ihnen bald in Hofkleidung vorzustellen. Sie wird Ihnen sehr gut stehen, Mr. Manhattan. Guten Abend. Guten Abend. Diese Schurken. Ich meine, es wäre eine gute Sache. Du wirst einen sehr guten Kaiser abgeben. Wir werden diesen Amerikanern Kultur beibringen. Wie können wir das, wo wir selbst noch nicht kultiviert sind? Unsinn, mein Lieber. Sie wissen, dass wir ihnen von Natur überlegen sind. Du kannst es an der Art erkennen, wie ihre Frauen sich bei Hof benehmen. Sie lieben und verehren das Königtum wirklich, während unsere englischen Herzoginnen kaum noch höflich sind. Nun, meine Liebe, ich tue dir zuliebe manches, was ich mir zuliebe nie tun würde. Und wahrscheinlich werde ich letzten Endes auch noch Kaiser von Amerika, nur um dich bei Laune zu halten. Ich habe nie etwas begehrt, das nicht gut für dich wäre, Markus. Ja, wie du willst, Liebste. Wo sind diese verfluchten Minister? Sie kommen zu spät. Sie kommen eben mit Sempronius über den Rasen. Majestät. Oh, wie geht es Ihnen, Mr. Porthos? Darf ich Ihnen den Handelsminister Mr. Boanerges vorstellen? Oh, ich habe Sie schon einmal gesehen, Mr. Boanerges. Bei der Eröffnung des Sommerpalastes der Transportarbeiter. Sie trugen damals ein sehr kleidsames Kostüm. Schirmmütze, Russenbluse. Aber die Prinzessin hat mir gesagt, ich sehe lächerlich darin aus. Ich habe mich umgezogen. Oh, das war sehr umgezogen von der Prinzessin. Sie sahen sogar besonders gut darin aus. Ja, aber Sie sehen ja in allem gut aus. Vielen Dank. Ja, und jetzt will ich Sie Ihren Geschäften überlassen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Bitte, bitte setzen Sie sich, meine Damen und Herren. Bitte. Die Abende sind jetzt so schön. Ja. Ja. Ja, aber am westlichen Horizont steht eine recht bedrohliche Wolke, Mr. Pliny. Mr. Porthos, haben Sie schon das Neueste aus Amerika gehört? Ja, Majestät. Darf ich auf den Rat meiner Minister in dieser Angelegenheit hoffen? Wenn Sie gestatten, Majestät, wollen wir als erstes die Frage des Ultimatums behandeln. Ja, glauben Sie denn, dass dem Ultimatum noch viel Bedeutung zukommt, wenn die Hauptstadt des britischen Weltreiches nach Washington verlegt wird? Er wird sie nach Melbourne oder Montreal oder Johannesburg verlegen. Dort würde sie nicht lange bleiben. Sie wird nur in einem wirklichen Schwerpunkt bleiben. Dieser Meinung sind wir auch. Wenn sie verlegt wird, dann entweder in westlicher Richtung nach Washington oder in östlicher Richtung nach Moskau. Moskau hält sich für sehr wichtig. Aber was kann Moskau uns lehren, dass wir uns nicht selber lehren können? Moskau fußt auf der englischen Geschichte, wie sie in London von Karl Marx geschrieben worden. Ja. Und der englische König hat dich wieder abgelenkt. So, also was ist mit dem Ultimatum, Majestät? Sie haben uns für 5 Uhr Ihre Entscheidung versprochen. Es ist jetzt 8:15. Sind Sie unerbittlich entschlossen, diese Frage zu Ihrem logischen Ende zu treiben? Sie wissen doch, wie unenglisch das ist. Meine Familie kommt aus Schottland. Ich wünschte, sie wäre dort geblieben. Ich bin Englisch. Englisch mit Haut und Haar. England wäre verloren, wenn es keine Schotten gäbe. Bitte, bitte, meine Damen und Herren. Was sagte das Kabinett dazu? Die Familien des ganzen Kabinetts kommen aus Schottland oder Irland oder Wales oder Jerusalem oder sonst woher. Majestät, es hat keinen Sinn, hier an englische Gefühle zu appellieren. Ja, also wir verlangen von Ihnen bedingungslose Übergabe. Wenn Sie sie verweigern, gehe ich und wende mich an das Land mit der Frage, ob England eine absolute oder eine konstitutionelle Monarchie sein soll. Es wird keine Rücktritte geben, darin sind wir uns alle einig. Ich habe Briefe von den abwesenden Mitgliedern der Regierung. Die Anwesenden werden für sich selbst sprechen. Also, wie lautet Ihre Antwort? Die Tage der absoluten Monarchie sind vorüber. Sie glauben, dass Sie auf mich verzichten können. Und ich weiß, dass ich nicht auf Sie verzichten kann. Ich entscheide mich natürlich zugunsten der konstitutionellen Monarchie. Sie haben mich dahin gebracht, einzusehen, dass ich zu einem konstitutionellen Monarchen nicht tauge. Ich bin von Natur zu der dazu erforderlichen Selbstaufgabe unfähig. Ja, das stimmt unbedingt. Sie und ich sind uns darin gleich, Majestät. Ich danke Ihnen, Amanda, ich danke Ihnen. Aber obwohl ich Ihr konstitutionelles Prinzip ohne die geringste Einschränkung anerkenne, kann ich Ihr Ultimatum nicht unterzeichnen. Wie können Sie unser Prinzip annehmen, wenn Sie das Ultimatum nicht unterschreiben? Oder besteht gar keine Schwierigkeit? Wenn ein ehrlicher Mann feststellt, dass er nicht in der Lage ist, die Pflichten einer öffentlichen Stellung zu erfüllen, dann tritt er eben zurück. Zurücktreten? Worauf wollen Sie hinaus? Ein König kann nicht zurücktreten. Oder Sie könnten ebenso gut sagen, dass Sie sich selbst enthaupten wollten. Sie können sich nicht selber den Kopf abschlagen. Andere Leute freilich können es. Lassen Sie uns nicht über Worte streiten, meine Herren. Ich kann nicht zurücktreten, aber ich kann abdanken. Abdanken? Natürlich, abdanken. Lysistrata, Sie sind Geschichtslehrerin gewesen. Sie können Ihren Kollegen versichern, dass es schon Abdankungen gegeben hat. Kaiser Karl V. Ach, zum bitte Beispiel. Was, wer Karl V., der kann mich. Kann mir gestohlen werden. Er ist als Beispiel nicht gut genug. Majestät, ich habe zu Ihnen gehalten, solange ich es wagte. Lassen Sie mich nicht im Stich. Sie dürfen nicht abdanken. Sie können ja nur abdanken, wenn ich es Ihnen rate. Schön. Ich handle auf Ihren Rat. Unsinn! Das ist nicht Ihr Ernst, wie Sie selbst wissen. Ich muss sagen, ich finde das nicht fair. Warum eigentlich nicht? Obgleich ich als alter Republikaner vor seiner Majestät als König keinen Respekt habe, habe ich großen Respekt vor ihm als einen starken Mann. Aber er ist nicht der einzige Kiesel am Strand. Warum sollen wir nicht den Aberglauben der Monarchie aufgeben und das britische Commonwealth mit allen anderen modernen Großmächten auf einen Nenner bringen? Es zur Republik machen. Meine Abdankung schließt diese Möglichkeit nicht ein, Mr. Borniergas. Ich danke ab, um die Monarchie zu retten. Nicht, um sie zu zerstören. Mein Sohn Robert, der Prinz von Wales, wird mir auf den Thron folgen. Er wird einen wundervollen, konstitutionellen Monarchen abgeben. Sie tun dem Jungen Unrecht. Er hat eine Menge Verstand. Natürlich, er ist viel klüger als ich. Aber es ist mir nie gelungen, in ihm das geringste Interesse an parlamentarischer Politik zu wecken. Er bevorzugt intellektuelle Tätigkeiten. Glauben Sie das nur nicht. Er steckt bis zum Halse in Geschäft. Ja, genau. Er fragt mich, warum ich meine Zeit hier mit Ihnen verschwende und so tue, als regierten wir das Land. Während es in Wirklichkeit von der Bruch GmbH regiert wird. Und wirklich, ich weiß kaum, was ich ihm darauf antworten soll. Also, ich muss gestehen, dass ich diese Wendung der Dinge nicht vorhergesehen habe. Was Euer Majestät vorschlagen, ist die geradlinige und logische und intellektuell ehrliche Lösung unserer Schwierigkeiten. Daher ist es auch die letzte Lösung, die ich in politischen Dingen habe erwarten können. Aber ich hatte nicht mit dem Charakter seiner Majestät gerechnet. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer sehe ich, dass Sie recht haben. Dass Sie den einzigen Weg einschlagen, der Ihnen offen bleibt. Ich finde, dass vieles dafür spricht. Ich habe keinen Einwand. Ein König ist so gut wie der andere, nicht wahr? Aber ist er besser? Die Art, wie er Kerle von einer Meinung zur anderen vor- und zurückhuscht, sobald Joe einen Finger hebt, ist ekelhaft. Dies ist ein Kabinett von Schafen. Also dann führ doch die Herde besser, wenn du kannst, als du etwas anderes vorzuschlagen. So auf Anhieb kann ich das nicht sagen. Man hätte uns vorher davon Mitteilung machen sollen, aber der König muss wohl tun, was er für richtig hält. Die Ziege geht also hinter den Schafen her, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Was nennst du hier eine Ziege? Ja, wenn wir schon darauf zu sprechen kommen, wen bezeichnest du als Schaf? Ruhe, Magnus, Sie haben uns wie gewöhnlich alle um den Finger gewickelt. Ja, also dies ist ein feierlicher Augenblick. Es ist der Augenblick, in dem ein altes Band zerrissen wird. Ich schäme mich nicht zu gestehen, dass es ein Band ist, dem ich manches verdanke. Wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten gehabt und wer von uns hat das nicht? Aber es waren bloß Familienstreitigkeiten. Darf ich sagen, Streitereien unter Liebenden? Meine Freunde, wir sind hier zu einem Treffen zusammengekommen. Wir stellen fest, dass, ach, diese Zusammenkunft ein Abschied nehmen ist. Von unserer Seite ein trauriger Abschied, aber ein herzlicher. Während wir voller Bedauern auf die Vergangenheit zurückblicken, können wir doch noch mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Sie wird uns vor neue Probleme stellen und sie wird uns einem neuen König gegenüberstellen. Aber die neuen Probleme und der neue König werden uns unseren alten Ratgeber, Monarchen, und er wird mir diesen Ausdruck erlauben, Kameraden, nicht vergessen lassen. Ich weiß, meine Worte werden in eurem Herzen einen Widerhall finden, wenn ich jetzt mit dem Satz schließe, welcher König auch immer regieren wird. Ach, du bleibst doch der alte Opportunist. Halt doch dein Maul, du freches Luder. Sie hat vollkommen recht, ihr seid ein Haufen sentimentaler Schafsköpfe. Ja, tut mir leid. Das sollte dir auch leid tun. Wo bleiben deine Manieren und deine Erziehung? König Magnus, wir trennen uns. Aber wir gehen auseinander, wie starke Männer auseinandergehen. Als Freunde. Der Premierminister hat die Gefühle aller anwesenden Männer richtig ausgedrückt. Danke, Frau Lennes. Ja. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Aber es gibt hier ein Missverständnis. Wir nehmen nicht Abschied voneinander. Ich habe nicht die Absicht, mich aus der aktiven Politik zurückzuziehen. Wieso? Ja, mit Empfindungen, die mich gerührt haben, betrachten Sie mich als einen Mann mit einer politischen Vergangenheit. Aber ich betrachte mich selbst viel eher als einen Mann mit einer politischen Zukunft. Ich habe meine Pläne noch gar nicht dargelegt. Was für Pläne? Wieso denn was? Na, ein abgedankter König kann weder Pläne noch eine Zukunft haben. Warum nicht? Ich erwarte mir eine sehr aufregende und vergnügliche Zeit. Da ich natürlich das Parlament auflösen werde, fängt der Spaß mit einer allgemeinen Wahl an. Nein. Mein letzter Akt königlicher Autorität wird darin bestehen, dass ich mir alle Titel und Würden abspreche, sodass ich sofort in den Stand eines einfachen Bürgers absteigen kann. Aufsteigen, wollen Sie wohl sagen. Darum werde ich mich zu einem einfachen Mann machen, Mr. Boanerges. Nun, das macht Ihnen Ehre. Eine noble Geste, Majestät, eine noble Geste, das muss ich zugeben. Ja, so darf ich fragen, seit wann Eure Majestät sich auf Gästen verlegen? Was führen Sie diesmal im Schilde? Ich habe nicht die Absicht, Sie zu täuschen, Premierminister. Die Sache ist natürlich folgende. Wenn ich wieder in die Politik gehe, bin ich als einfacher Bürger in einer besseren Situation denn als Edelmann. Ich werde mich um einen Sitz im Unterhaus bewerben. Was? Was? Sie im Unterhaus? Ja, es ist meine Absicht, mich im Wahlkreis Windsor als Kandidat für die kommenden allgemeinen Wahlen aufstellen Sehr zu lassen. Oh, das ist Verrat! Ein gemeiner Trick. Er wird die meisten Stimmen bekommen. Ich wünsche Euer Majestät jeden Erfolg. Warum sollte er nicht mit uns ins Parlament ziehen? Sehr richtig. Warum nicht? Und wenn Sie im Parlament sitzen, was dann? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich werde natürlich versuchen, eine Partei zu gründen. Mein Sohn, König Robert, wird einen Parteivorsitzenden, der sich auf die Unterstützung des Parlaments verlassen kann, mit der Bildung einer Regierung beauftragen müssen. Ja, er wird vielleicht Sie beauftragen. Ja. Er könnte sogar mich beauftragen. Was auch immer geschieht, das wird eine große Erleichterung für uns sein, dass wir ganz ungehemmt in der Öffentlichkeit übereinander reden können. Sie haben dem britischen Volk nie sagen können, was Sie wirklich über mich denken. Den König kann man nicht wirklich kritisieren. Ich habe nie aussprechen können, was ich wirklich über Ihre Fähigkeiten und Persönlichkeiten denke. Diese ganze Zurückhaltung, diese mühselige Verstellung wird aufhören. Ich hoffe, Sie sehen diesem neuen Verhältnis, das wir zueinander haben werden, mit eben solchem Vergnügen entgegen wie ich. Also ich bin entzückt, Majestät. Nein, Sie werden für mich gegen die Bruch GmbH kämpfen. Ja, das wird ein Spaß. Nun, Herr Premierminister, wir warten auf Sie. Was haben Sie dazu zu sagen? Haben Euer Majestät das Ultimatum bei sich? Ja. Hier, bitte. Bitte? Danke. Es wird keine Abdankung geben. Es wird keine allgemeine Wahl geben. Es wird kein Ultimatum geben. Wir machen weiter wie bisher. Die Krise war ein Reinfall. Ja, das ist... Majestät, ich werde Ihnen das nie verzeihen. Sie haben mir das Trumpfass aus den Karten gestohlen, die ich heute Morgen ausgespielt habe. Es war ein sehr bedauerlicher Temperamentsausbruch von Seiten des Premierministers, Majestät. Es waren nicht die Geste eines starken Mannes. Ich werde ihm Vorhaltungen machen. Darauf können Sie sich verlassen, Majestät. Ich sage nicht, was ich denke. Ich verlasse die Politik. Politik ist ein Gaunerspiel. Also, ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wissen Sie, Majestät, in Wirklichkeit passiert im Kabinett nie etwas. Verzeihen Sie ihnen das bisschen Temperament. Morgen fressen Sie ihnen wieder aus der Hand. Übrigens, wenn Sie zufällig den Premierminister einholen sollten, so erinnern Sie noch daran, dass wir ganz vergessen haben, diese kleine Angelegenheit zu regeln, diesen Vorschlag der Amerikaner, das britische Commonwealth zu annektieren. Oh, bei Gott, das haben wir vergessen. Na, das ist vielleicht ein Witz. Ja, Lucy, Sie begreifen es nicht, überhaupt nicht. Es ist, als ob wir mit einem anderen Planeten zusammenkrachten. Das Reich und die Macht und die Herrlichkeit werden uns verlassen und uns nackt und bloß zurücklassen. Endlich Auge in Auge mit unserem wirklichen Selbst. Hm. Wenn Sie mit unserem wirklichen Selbst den guten alten englischen Grundstock meinen, der anders war als alles sonst, dann umso besser. Ach, heute sind die Menschen auf der ganzen Welt so ähnlich wie Hotelmahlzeiten. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als würde das Amerika des George Washington das England der Königin Anne verschlingen. Das Amerika des George Washington ist so tot wie das England der Königin Anne. Was man heute einen Amerikaner nennt, ist ein grober Kerl, der so tut, als wäre er einer von den Pilgervätern. Er ist ebenso wenig Onkel Jonathan, wie Sie John Bull sind. Ja, wir leben in einer Welt grober Klötze, die alle miteinander verschmelzen. Und wenn alle Grenzen gefallen sind, kann London von Tennessee überstimmt werden. London und alle die anderen Orte. Wo wir immer noch verbissen bestrebt sind, unsere Kinder wie in einer Dorfschule des 18. Jahrhunderts zu erziehen. Ah, keine Angst, Majestät. Nicht die dümmste nationale Masse wird an die Spitze kommen, sondern das beste Kraftwerk. Denn ohne Kraftwerk kann man nicht existieren. Und Kraftwerke kann man nicht mit patriotischen Liedern und Fremdenhass, nicht mit Hurrageschrei und Schreckgespenstern betreiben. Nur den Nationalismus, ja, den kann man mit nichts anderem betreiben. Ja, aber ich bin ganz gebrochen, dass Sie nicht zu uns ins Unterhaus kommen. Doch, um mit uns das alte England nach vorn zu bringen und eine neue Partei gegen die Bruch GmbH zu gründen. Das wäre herrlich gewesen, nicht wahr? Aber ich bin zu altmodisch. Dies ist eine Farce, die jüngere Männer zu Ende spielen müssen. Komm mit mir nach Hause, Lysistrata. Ich werde dir was vorsingen, bis du nicht anders kannst als lachen. Komm. Majestät. Meine Damen, gute Nacht. Magnus, es ist Zeit, sich zum Essen umzuziehen. Oh, nicht jetzt. Ich muss über etwas sehr Wichtiges nachdenken. Ich will nicht essen. Nicht essen? Hat man sowas schon gehört? Du weißt, dass du nicht einschlafen kannst, wenn du nach 7 noch nachdenkst. Aber wirklich, Mathilde. Nein. Sei nicht ungezogen. Man darf zum Essen nicht zu spät kommen. Komm. Sei ein guter Junge. In der Reihe »Das große Welttheater« brachte das Landesstudio Salzburg die Komödie »Der Kaiser von Amerika« von George Bernard Shaw in der deutschen Übersetzung von Annemarie und Heinrich Böll. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren König Magnus, Will Quadflieg, Mathilde, seine Frau, Johanna Maria Gorwin, Orinthia, seine Geliebte, Sonja Sutter, Alice, seine Tochter, Eva Krüll, Proteus, Premierminister, Karl Michael Vogler, Nicobar, Außenminister, Joachim Peters, Buonerges, Handelsminister, Michael Janisch, Plini, Schatzkanzler, Wolfgang Weiser, Amanda, Ministerin für Verkehrswesen, Susi Nicoletti, Lysistrata, Wirtschaftsministerin, Hilde Mikulic, Van Hatten, amerikanischer Botschafter, Gerd Westphal. Aufnahme und Schnitt Josef Adelberger und Gerda Eisentle. Rundfunkbearbeitung und Regie Klaus Gmeiner.